die Zeit. Uhr tickt, hat nen Tick, vorwärts stets, nie zurück. Zeit verrinnt seit Anbeginn. Tick, Tack, Stunde vergeht, Sekunde flieht, Kraft entsteht. Zeit bleibt kalt, Zeiger dreht. Zeitlos vergangen weit. Zack vorbei, ahnungslos. Zick, zick, Zeit verrinnt.